need the answer to all the pain before all the shame comes back again. To all the pain.

Bezahl die Wabe, 3, 4, da steht vor eurer Tür. 1, 2, der Kasper kommt vorbei. 3, 4, da steht vor eurer Tür. 5, 6, jetzt gibt es wieder Tech. 7, 8, jetzt geht's ab. Jetzt gibt es wieder Take 7, 8, jetzt geht's ab. Ich bin heute mit einem. abgehen. Yeah. Thank you. Stop.

Augen aus und fick ihnen durch die Löcher in den Schädel. $5,000 in less than 4 hours doing drugs, selling drugs, and they're very proud about it. I know kids that are 18 years old driving Mercedes Benz. Here I'm 3 times 18 and can't afford a Benz. For a lot of people, drugs work. Doing drugs. Selling drugs. Doing drugs. vor jetzt oft. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihren Weg zum Horizont. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihren Weg. Thank you. Einfach gemacht, die man einfach nicht macht. Doch wenn ich bei dir ist alles.

Don't say you're about to dance with the new. You are the fire to the world's so cold. We're out of time on our way to live a photo. 20.000 Kippen in meinem Bauch und ich werde krank. Mangosaft mit denen im Becher und ich fix sie an die Wand. Wie es in die Lunge und ich rauch es, Digga, ganz entspannt. Ganz entspannt, kleine Snitch, ja, du bist der Mann. Ich zog mein Leck, gib mal Flow, so wie Massenmord. Siehst du Typen als mein Sport, ja, dann lieg ich vorn. Guck, wie ich drip, Digga, das ist unnormal. Ficke deine Bitch, die Kleine lässt mir keine Wahl. Du bist nur ein Gang, doch ich glaub, das weißt du schon. Ja, dein Flow ist weg, geh mal weg vom Mikrofon. Digga, kauf mir Drip, nur mit lila Schein. Chill in meiner Crib, Digga, ja, du hast gar keine. Ja, sie schickt mir ihre Nudes, ja, das kann sie gut. Drippe Eisbär, so wie Knut, ja, das ist mein Mut. Drip so VIG, give me the loot. Und wie für dir, Digga, weißt du, das findet sich gut, oh. 20.000 Kippen in meinem Bauch und ich werde krank. Mangos ab mit denen im Becher und ich fix dich an die Wand. Zieh es in die Lunge und ich rauch es, Digga, ganz entspannt. Ganz entspannt, kleines Snitch, ja, du bist kein Mann, oh. Ja, du bist kein Mann. Wir bleiben drin, in Englisch I'm the King.